Good morning, dear friends. Guten Morgen, liebe Freunde. I hope you are doing amazingly wonderful. Ich hoffe, es geht euch allen ganz wunderbar. And you're not confused and doubting nothing. Und ihr seid nicht verwirrt oder habt Zweifel. Look at our Jesus. Schau dir unseren Jesus an. Jesus says, don't surrender to confusion or doubt. Er sagt, gebt euch nicht der Verwirrung und dem Zweifel hin. And immediately he gives them bad news. Und fügt direkt noch schlechte Neuigkeiten hinzu. Well, that's not good psychology. Das ist weder gute Psychologie. Not good communication skills, we would say. Noch gute Kommunikationsfähigkeit, würden wir sagen. He says, do not surrender to confusion or doubt, for you will be excommunicated from the synagogues. Er sagt, das habe ich euch gesagt, damit ihr euch nicht der Verwirrung und dem Zweifel hingebt. Denn ihr werdet aus den Synagogen ausgeschlossen werden. And the time is coming when you will be put to death by misguided ones who will presume to be doing God a great service by putting you to death. Und es kommt eine Zeit, in der ihr von Irregeführten getötet werden, die davon ausgehen, dass sie Gott einen großen Dienst erweisen, indem sie euch töten. Excuse me, Jesus. Wie bitte, Jesus? You told me not to surrender to confusion and doubt, and now you're going to tell me I'm going to be murdered, and they think it's a good thing to do? Erst sagst du mir, ich soll mich nicht der Verwirrung und dem Zweifel ergeben, und jetzt sagst du, dass ich ermordet werde und die anderen das gutheißen? I mean, why would you talk like this to me? Warum erzählst du mir das? You know, the Apostle Paul, who murdered Christians, also believed he was doing God a service. Weißt du, der Apostel Paulus dachte auch, dass er Gott einen Dienst erwies, als er Christen tötete. So, think about this. Denk darüber nach. If you know that you're murdered by somebody who hates you, wenn du weißt, dass du von jemandem getötet wirst, der dich hasst, that's much harder. Dann ist das schlimmer. Then if you're told, listen, these people are so misguided, they actually think they're serving God. Als wenn dir gesagt wird, hör zu, diese Leute sind so irregeführt, dass sie tatsächlich denken, dass sie Gott damit dienen. But I believe Jesus made it so clear to them. Aber ich glaube, dass Jesus ihnen das so klar sagte, so that in the time of persecution they would not take it personally. Damit sie es in Zeiten der Verfolgung nicht persönlich nehmen. So they didn't have to be confused. Damit sie nicht verwirrt sind. Think about it. Denk darüber nach. No matter what happens to us, whenever we take it personally, it goes very deep. Egal was uns widerfährt, wenn wir es persönlich nehmen, dann geht es sehr tief. You know, in all my years of walking with Jesus, in all den Jahren, in denen ich mit Jesus gehe, and dealing with people all these years, und in denen ich mit Menschen zu tun habe, I've found out that whenever people take things personally, it seems to go deep emotionally. Fand ich heraus, dass wann immer Menschen etwas persönlich nahmen, ging es emotional sehr tief. But when I know that these people are doing these things because they themselves are misguided and confused. Wenn ich aber weiß, dass die anderen das tun, weil sie selbst fehlgeleitet und verwirrt sind. And in reality there's nothing to do with me. Und es in Wirklichkeit nichts mit mir zu tun hat. It's a completely different story. Dann ist es etwas ganz anderes. So I believe Jesus, what he did here was a wonderful thing. Ich glaube also, dass Jesus hier etwas Wunderbares tat. He's explaining to them, said, listen guys, when this is going to happen, always remember, they actually believe they're doing a good thing for God. Er erklärte ihnen, hört zu Jungs, wenn das alles passiert, dann denkt immer daran, dass sie tatsächlich glauben, etwas Gutes für Gott zu tun. So don't you go into a state of confusion and self-pity and think it's because of you. Also gebt euch nicht der Verwirrung und dem Selbstmitleid hin, im Glauben, dass es an euch liegt. It has to do with me, not with you. Es liegt an mir, nicht an euch. Look what he says in verse 3. Schau, was er in Vers 3 sagt. And they will do these things because they don't know anything about the Father or about me. Und sie werden diese Dinge tun, weil sie nichts vom Vater oder von mir kennen. You know, I read about one of the martyrs that was put to death. Ich las mal über einen Märtyrer, der getötet wurde. These are stories that I recommend every Christian to read. Und das sind Geschichten, die ich jedem Christen empfehle zu lesen. And one of those people that was martyred, bei einem dieser Märtyrer, the person who was about to kill him said for their Christian faith said this. Sagte die Person, die ihn wegen seines Glaubens töten wollte, folgendes. What can your God do for you now? Was kann dein Gott jetzt für dich tun? Look what this person said. Schau, was er antwortete. What God can do for me now is to give me the grace to love you and to forgive you. Was Gott jetzt für mich tun kann, ist, mir die Gnade zu schenken, dich zu lieben und dir zu vergeben. And the person actually forgave. Und er hat tatsächlich vergeben. You see, Jesus is telling them so that they could walk in the grace of God and face this situation. Jesus sagte ihnen das also, damit sie in der Gnade Gottes leben und sich der Situation stellen können. If we would remind ourselves that many people do many bad things because they neither know Jesus nor the Father. Wenn wir uns bewusst machen würden, dass viele Leute schlimme Dinge tun, weil sie weder Jesus noch den Vater kennen. Instead of being confused, being doubting and maybe even being angry with these people. Könnten wir, anstatt irritiert, zweifelnd oder sogar wütend auf sie zu sein, we could walk in love and compassion, in Liebe und Mitgefühl wandeln, and cry out to God for forgiveness for those people like Jesus did on the cross. Und Gott um Vergebung für sie bitten, so wie Jesus es am Kreuz tat. And we would desire to bring them Jesus and the Father instead of trying to have a feeling of revenge. Und wir hätten ein Verlangen, ihnen Jesus und den Vater nahe zu bringen, anstatt Rache zu empfinden. But there is something else when I read verse 3 that comes to my mind. Aber mir kommt noch etwas anderes in den Sinn, wenn ich Vers 3 lese. So look, they are doing these bad things because they neither know the Father nor Jesus. Diese Leute tun also das Schlechte, weil sie weder den Vater noch Jesus kennen. You know, just recently when we were at our school of the prophetic and supernatural. Erst kürzlich, als wir auf unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen waren. People were talking about like, man, will we ever come to the place where Reinhard has arrived in his Christian walk? Sagten die Leute, Mann, ob wir wohl jemals in unserem Christenleben dahin kommen werden, wo Reinhard ist? Do you know what I said? Wisst ihr, was ich sagte? I said, guys, you don't understand. Ich sagte, Leute, ihr versteht nicht. If it would not be for grace and the finished work of the cross, you would not want to be in a room with me. Wenn ich Gnade und das vollbrachte Werk am Kreuz wäre, würdet ihr nicht mit mir in einem Zimmer sein wollen. Because I would not be a nice guy. Denn dann wäre ich kein angenehmer Mensch. So when you see and understand that people neither know Jesus nor the Father, that's why they do evil things. Wenn du also verstehst, dass die Leute weder Jesus noch den Vater kennen und daher Böses tun, ask yourself this question. Dann stell dir selbst die Frage. What would I do if I would neither know the Father nor know Jesus? Was würde ich tun, wenn ich weder den Vater noch Jesus kennen würde? See, then our heart can be filled with faith instead of doubt. Dann kann unser Herz mit Glauben statt Zweifel gefüllt werden. And our hearts can be filled with certainty regarding the future and don't have to be filled with confusion. Und mit Zuversicht im Hinblick auf die Zukunft anstatt Verwirrung. We need to make sure Jesus truly get to know the Father and Jesus. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute wirklich Jesus und den Vater kennenlernen. And we need to get Jesus and the Father to know better every day. Und wir müssen Jesus und den Vater auch jeden Tag besser kennenlernen. See you tomorrow. Bis morgen.